Deutschlandfunk. Rock etc. This is how it starts. 2014 gegründet. Da waren die Musiker gerade 16 Jahre alt. We always took it seriously, but it's just when other people took us seriously. Wir nahmen uns schon ernst, bevor andere Leute uns ernst nahmen. This is how it starts. In London waren sie eher hype als volljährig. Well, I think the British press especially love to call pretty much every guitar band that comes through kind of the new saviors of guitar music. So you kind of obviously naturally try not to get caught up in all that. Die britische Presse neigt dazu, fast jede neue Gitarrenband als Retter der Gitarrenmusik zu bezeichnen. Wir versuchen uns deshalb nicht so viel darauf einzubilden. This is how it starts. Eine traditionsbewusste Punkband. Good writers write and the great writers steal. Yeah, okay. We do not steal. Let me just clarify right. Die guten Schreiber schreiben und die großen Schreiber stehlen, hat der Dichter T.S. Eliot einmal gesagt. This is how it starts. Vom Überleben des Punkgeistes. Die britische Band Shame. Eine Sendung von Paul Baskerville. The Lick von Shame von ihrem Debütalbum Songs of Praise. Shame ist immer noch eine sehr junge Band, aber sie wird mit jedem Jahr weiser. Der Albumtitel ist ein Insider-Witz, der über die britischen Inseln hinaus kaum nachvollziehbar ist. Songs of Praise heißt das Werk. Lobgesänge. Songs of Praise ist eine Gottesdienstsendung im britischen Fernsehen, die seit 1961 bei der BBC läuft. Doch die Punk-Attitüde von Shame ist von der traditionellen religiösen Zeremonie einer Kirche weit entfernt. Das Debütalbum ist ein Dokument, ihres gemeinsamen Übergangs vom Jugend- zum Erwachsenenalter, finden Sänger Charlie Steen und Gitarrist Sean Coyle Smith. So that record's over the period of 3 years, from when we were like 16 to 19. Das Album entstand über einen Zeitraum von 3 Jahren, zwischen unserem 16. und 19. Lebensjahr. One Rizzler war der erste Song, den wir jemals schrieben. Es war auch die erste Single-Auskopplung des Albums. Es kommt mir so vor, als ob man unbegrenzte Zeit hat, um die erste Platte zu machen, aber nur 10 Minuten, die zweite fertigzustellen. Wir fühlen uns aber nicht wirklich unter Druck. Wir schreiben, wenn wir können. Wir sind halt so viel auf Tour. Das ist momentan unser Schwerpunkt. One Rizzler von Shame von dem Album Songs of Praise. Mit 16 können die meisten Jugendlichen nicht einschätzen, ob sie wirklich als Musiker Karriere machen können. Aber Shame waren schon immer sehr selbstbewusst. Rockmusik ist, global gesehen, nicht mehr so erfolgreich wie früher. Aber das hat die Band nicht abgeschreckt. Die Zeiten sind vorbei, als Gruppen wie Fleetwood Mac $1 Million für eine Produktion ausgaben und sich ein Jahr im Studio aufhielten. Trotz eines für Rockbands kommerziell schwierigen Marktes sind Shame von sich und ihrer Musik generell überzeugt. We always took it seriously, but it's just when other people took us seriously. Yeah. Wir nahmen uns schon ernst, bevor andere Leute uns ernst nahmen. I'd say we still kind of take it all pretty tongue-in-cheek, because it is quite funny, you know, as a whole. Dennoch sind wir augenzwinkernd dabei. Das Ganze ist schon irgendwie lustig. Yeah, we don't, you know, there's not enough money to take ourselves seriously. No egos can properly develop. Es stimmt schon, es gibt nicht genug Geld, um das Ganze zu ernst zu nehmen. Man kann nicht so größenwahnsinnig werden. Maybe me and Charlie will have a romantic engagement and write a whole album about the breakup. Yeah. Things you gotta do to get ahead, eh? Wer weiß, vielleicht werden Charlie und ich uns verloben, so wie es bei Fleetwood Mac damals ablief. Und dann können wir ein ganzes Album über die Trennung schreiben. You can go your own way. From January until now, we've played 100 gigs this year already. But I think the different elements that are composed. Seit Januar haben wir jetzt schon über 100 Gigs gespielt, aber sie waren alle irgendwie verschieden. Es ist immer ein anderer Club, ein anderes Publikum, eine andere Stadt oder sogar ein anderes Land. Und daher ist es immer ein frisches, stimmungsvolles Erlebnis. Eigentlich könnten wir die Songs im Schlaf spielen, aber gerade weil wir sie in- und auswendig kennen, finden wir immer neue Wege, um die Live-Performance ein bisschen zu variieren, damit die Stücke für uns interessant bleiben. Wir haben die Lieder tausendmal gespielt, aber das neue Publikum und die neue Umgebung sind ausschlaggebend. We play them thousands of times, but it's just more about the crowd and the environment. Das war Concrete von Shame von dem Album Songs of Praise. Es ist eine Frage der Perspektive. Ist die Band Shame die Zukunft des Rock'n'Roll oder handelt es sich bloß um junge Rowdies, die Musik machen, die hoffnungslos veraltet ist? Shame hat auf jeden Fall die Qualitäten der besten Punkbands. Sie klingen zornig, gleichzeitig hässlich und schön, brutal, aber mit einer friedlichen Botschaft, wie The Clash. Und sie schreiben viele gute Songs. Ihre Konzerte sind stürmische und verschwitzte Ereignisse in der Punk-Tradition. Charlie Steen singt aus vollem Halse und spuckt sogar mal ins Publikum, aber nicht aus Verachtung. Er ist schlicht und einfach in Übereifer verfallen. Das ist der wahre Punkgeist. Aber sie sind dennoch keine Punks im klassischen Sinne. Sie sehen nicht aus wie Kollegen der 70er Jahre, auch nicht wie Hardcore-Punks der 80er Jahre. Sie verzichten bewusst auf die äußere Punk-Ästhetik und wollen nicht auf eindimensionale Weise ihre Wut loslassen. In the beginning, when people were like writing about us as a journalist, sort of came about it with this preconception that we were really aggressive. Als Journalisten damals anfingen, über uns zu schreiben, herrschte eine feste Vorstellung, dass wir aggressiv und zornig seien. Es gibt durchaus solche Aspekte in unserer Musik, aber Humor war uns auch immer wichtig. Das ist eine sehr britische Herangehensweise. Da ist viel Satire und Ironie dabei. Der Unterhaltungsfaktor wird von uns groß geschrieben. Letztendlich haben wir eine Menge Spaß. Wir sind nur 20 und lernen schon die ganze Welt kennen. Es muss natürlich einen gewissen Grad an Ernsthaftigkeit geben, damit wir nicht als Leichtgewichte rüberkommen. Aber alles in allem ist es Vergnügen für uns. The performance isn't transparent, but on the whole, like, we're just enjoying ourselves. Gold Hole von Shame von dem Album Songs of Praise. Ganz bewusst haben die jungen Musiker erfahrene Produzenten ausgesucht. Dan Foate und Nathan Boddy haben dafür gesorgt, dass Shame nicht wie Anfänge klingen. Die Produktion hat stellenweise den Hochglanz-Sound von weltbekannten Mainstream-Rock. We started playing with only four songs and like three gigs a week. That was after like a month, maybe? Yeah. Did our first show. A month after being a band, we did our first show. Wir fingen an, live zu spielen, als wir nur vier Songs auf Lager hatten. Das war erst ein Monat, nachdem die Band gegründet wurde. Da hatten wir im Schnitt schon drei Gigs wöchentlich. Seitdem haben wir im Grunde nicht aufgehört, live zu spielen. Wir probierten sieben oder acht verschiedene Produzenten aus, bis wir auf Dan Foate und Nathan Boddy gestoßen sind. Sie haben den Sound hinbekommen, den wir angestrebt haben. Aber unabhängig davon entstand, wie gesagt, die Platte über drei Jahre. Zwischen dem 16. und dem 19. Lebensjahr eines Menschen passiert sehr viel. Und man wird viel von anderen Bands und Musikern und von neuen Orten geprägt. Musicians in bands you're exposed to and influenced by. So Wir haben mehr Zeit auf der Bühne als im Proberaum verbracht. Dadurch haben die Bandmitglieder ihr Handwerk gelernt. Wenn man ein Lied 30 Mal vor einem Publikum spielt, dann ist der Reifungsprozess schnell. Das ist der Schlüssel zum Ganzen. Wir haben ständig live gespielt. Donk von Shame von dem Album Songs of Praise. Es ist nicht ohne Ironie, dass das Album Songs of Praise heißt, Lobgesänge. Genau die haben sie in ihrem Heimatland bekommen. Sie sind in den englischen Medien so gelobt worden, dass sie inzwischen ganz eitel sein könnten. Well, I think the British press especially. Die britische Presse neigt dazu, fast jede neue Gitarrenband als Retter der Gitarrenmusik zu bezeichnen. Wir versuchen uns deshalb nicht zu viel darauf einzubilden. So ein Medienrummel kann sehr flüchtig sein. Wir denken einfach, lasst uns weiter spielen, hoffentlich bringt es uns nicht um und vielleicht schreiben wir mal irgendwann neue Songs. Of Angie von Shame, von dem Album Songs of Praise. Das Lied Angie ist das Ausnahmestück auf dem Album und vielleicht ein Hinweis, wie der Sound von Shame in der Zukunft eine größere Bandbreite bekommen könnte. Es fängt bescheiden mit einem einfachen Intro von 3 Noten an. Die doppelte Gitarre erzeugt zusammen mit dem Chorgesang eine gewisse Dramatik. Das Lied hat eine sentimentale Bedeutung für uns als Musiker, weil wir es gemeinsam im Studio geschrieben haben. Das Lied wurde immer wieder neu liebevoll bearbeitet und es bedeutet uns deshalb viel. Es wurde viel daran geschuftet. Es war auch das einzige Mal, dass ich ein Gitarrensolo spielen durfte. Angie ist eine Person, die uns sehr nahe stand, die wir von der Queen's Head-Kneipe in Brixton, London kennen, wo wir früher immer abhingen. Das Lied beschreibt Angies Lebensgeschichte. Ob diese Darstellung genau der Wahrheit entspricht, bleibt dahingestellt. Sie war auf jeden Fall ein interessanter Mensch. Wir waren 17, als wir sie kennenlernten. Das Lied handelt von ihrem Suizid. Die Gruppe steht nicht alleine da. Bei Bands wie Ice Age und Savages, die auch nur ein paar Jahre älter sind als sie, kann man schon von geistiger Verwandtschaft sprechen. Eine vergleichbare, gitarrenorientierte Dringlichkeit. Bands, die darum bemüht sind, ein neues, leidenschaftliches, intensives Kapitel für Post-Punk-Musik zu schreiben. Das neue Ice Age-Album ist umwerfend. Ich war schon immer ein Fan, habe sie aber noch nie live gesehen. Es gibt unter uns und unter unseren Zeitgenossen ein gesundes Konkurrenzdenken. Es ist eher freundschaftlich und nicht so feindselig und verbittert wie die Rivalitäten der Britpop-Vergangenheit. Ich glaube, wir sind nicht ehrfurchteinflößend genug, um eine Rivalität hervorrufen zu können. Das einzige wirkliche Konkurrenzdenken, das wir kennen, betrifft die Gegend, wo wir herkommen, nämlich Südlondon. Da gibt es sehr viele Bands, die in die Welt hinaus wollen. Wir haben aber keine globale Perspektive zum Ganzen. Wir gucken nicht, ob wir eine größere Halle in Houston, Texas füllen können als Ice Age. Da müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis wir solche Maßstäbe anlegen können. Right, we're still, that's probably still got a few years to go. Really? Und das war Ice Age aus Dänemark mit dem Stück Catch It von ihrem aktuellen Album Beyondless. Man ist ein Produkt seiner Umgebung. Shame kommen aus Brixton in Süd-London und gingen bereits im zarten Alter regelmäßig in die beiden hippesten Kneipen der Gegend, The Queen's Head und Spinning Wheel. Dort waren sie sehr bald bekannt wie bunte und junge Hunde. Sie haben diese Szene in Brixton viel zu verdanken. Wir waren schon sehr von der Umgebung in der Queen's Head-Kneipe und der Windmill-Kneipe beeinflusst und waren zu dem Zeitpunkt noch Teenager. Es war eine künstlerische Oase. The Fat White Family, The Alabama Three sind Beispiele von jungen Bands, die dort ins Leben gerufen wurden. Die Läden haben eine lange Geschichte. Sie sind schon sehr lange eine große Inspiration gewesen. The Ruts und Stiff Little Fingers sind zum Beispiel dort bekannt geworden. Die Szene ist immer noch ziemlich inzestuös in Südlondon. So quite incestuous. Dust on Trial von Shame von ihrem Debütalbum. Die beiden Bars bzw. Clubs, The Queen's Head und The Spinning Wheel, haben durchaus eine wichtige kulturelle Bedeutung in London. In den beiden Locations, The Windmill und The Queen's Head, gibt es ein Riesenspektrum von Menschen, die als Stammkunden dahin gehen. von den alten Einheimischen aus den Sozialwohnungen bis hin zu den Kunststudenten und Techno-DJs und Rockbands. Es sind Leute aus einem unterschiedlichen Umfeld, die aber eine gemeinsame Politik bestreiten, nämlich auf eigensinnige Weise Kunst zu schaffen. Das sind Zustände, die leider nur noch sehr selten in London vorzufinden sind. Die Gentrifizierung in vielen Stadtteilen führt dazu, dass die Menschen aus ihren Vierteln vertrieben werden und Hassgefühle werden geschürt. Es geht nicht nur um die Bands, die in The Windmill und The Queen's Head auftreten. Die Promoter, die Fotografen, die Filmregisseure, die Toningenieure spielen alle eine Rolle und tragen zur kreativen Stimmung bei. Wir empfinden eine starke Verbundenheit mit der Gegend und deren Gemeinschaftsgefühl. Das war Tasteless von Shame von ihrem Debütalbum Songs of Praise. Die Band ist offensichtlich von ihrem eigenen Potenzial überzeugt und hat keine Angst vor einer ungewissen Zukunft. There's always going to be friction because that's the reality of a situation. Like, we're very open and we're very outspoken and we're not. Reibungen wird es immer geben. Das entspricht halt der Realität. Wir sind alle sehr offenherzig und vorlaut und verstecken oder unterdrücken unsere Gefühle nicht. Wir haben immer an unsere Langlebigkeit geglaubt, aber haben uns keine Ziele gesetzt. Bis auf den Wunsch, eines Tages Brixton Academy zu füllen. Das war immer der Wunschtraum. That was always the pipe dream. I think if anything, I mean, I think there was a lot more friction. Es gab früher mehr Reibungen innerhalb der Band. Inzwischen kennen wir uns so gut. Es ist insgesamt harmonischer geworden und wir haben kaum noch Streit. Solange wir uns nicht durch anstrengende Tourneen total kaputt machen und solange wir uns die Zeit für ein neues Album lassen, wird es schon gut gehen. Lampoon von Shame von ihrem Debütalbum Songs of Praise. Die Musik von Shame ist bewusst, schlicht und bodenständig. Und die Band vertritt die klassische Punk-Attitüde von Ehrlichkeit und Unaffektiertheit. Innovation in der Gitarrenmusik ist 2018 nicht sonderlich leicht. Man kann nur von der Vergangenheit lernen und hoffen, ein wenig Neues hinzuzufügen. Ich glaube nicht, dass man einen bestimmten Künstler hört und denkt, man will unbedingt wie er klingen. Man ist sich auch nicht darüber bewusst, dass Einflüsse eine Rolle spielen, bis man was fertiggestellt hat. Dann merkt man es nachträglich. Neue und alte Musik macht Eindruck auf uns und inspiriert uns, aber wir denken über die Auswirkungen nicht so viel nach. Wir möchten schon erfinderisch sein, aber es ist heutzutage nicht leicht, nicht irgendwie wie jemand anders zu klingen. Am besten denkt man nicht so viel darüber nach und man schreibt einfach weiter. What do you say? Good writers write and the great writers steal. Yeah, okay. We do not steal. Let me just clarify right. TSL, yeah. Die guten Schreiber schreiben und die großen Schreiber stehlen, hat der Dichter T.S. Eliot einmal gesagt. In diesem Sinne, das Debütalbum von Shame ist leidenschaftlich und schlägt eine Brücke zwischen der gnadenlosen Härte von amerikanischen Post-Hardcore-Bands wie Fugazi oder The Jesus Lizard mit der melodischen Sensibilität von britischen Punk-Bands wie The Clash oder Stiff Little Fingers. Shame hat stellenweise sogar die sphärische, dissonante Qualität von englischen Post-Punk-Bands wie Echo and the Bunnymen. Das Album steckt auch voller politischer und sozialbewusster Botschaften, wie Charlie im Lied Friction schon singt. In a time of such injustice, how can you not want to be heard? In solchen ungerechten Zeiten kann man nur den Wunsch haben, gehört zu werden. Das Werk ist draufgängerisch, beständig und vermittelt die ungeschminkte Aggression der klassischen Punkmusik. Sie hörten Rock etc. von Überleben des Punkgeistes, eine Sendung von Paul Baskerville, Redaktion Tim Schauen, Technik Günther Arnold.